Ja, dann grüße ich euch einfach zur Veranstaltung heute hier im ACC und ich begrüße Klaus Briedlieb, der neben mir sitzt und heute mit uns zusammen über Heinrich Heine sprechen wird. Wenn man in Weimar eine Veranstaltung über doch eine recht bekannte Persönlichkeit wie Heinrich Heine organisiert, dann ist es, denke ich, irgendwie üblich, einen Bezug zur Lokalgeschichte herzustellen, zumal die Lokalgeschichte selbst voll ist mit berühmten Dichtern. Ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht so ein bisschen und denke, bei Heinrich Heine fällt es nicht unbedingt leicht, einen solchen einleitenden Bezug herzustellen. Es gibt eine Heinrich-Heine-Straße hier in Weimar, aber ansonsten gibt es in Heines Biografie, soweit ich das überblicken kann, nur zwei kleine Berührungspunkte mit der Stadt Weimar. Zum einen war Heinrich Heine Zeit seines Lebens ein Anhänger der konstitutionellen Monarchie. Er war auch Bonapartist und so ist es nicht verwunderlich, dass er auch ein Bewunderer von Anna Amalia gewesen ist, die er für ihre demokratische und aufklärerische Öffnung des Hofes in Weimar an einigen Stellen gelobt hat. Zum anderen war Heinrich Heine ein Bewunderer Goethes, den er über alle Maßen geschätzt hat. Und bevor er ins französische Exil gegangen ist, hat er eine Korrespondenz mit Goethe hier in Weimar gehabt. Er hat ihn besucht. Diese Begegnung mit Goethe war für Heine nicht sehr befriedigend, sozusagen zum einen bedingt durch Heines Schüchternheit, zum anderen bedingt dadurch, dass ich glaube, Goethe sozusagen die Bedeutung von Heine nicht recht fassen konnte. Und ja, so sind sie nicht so richtig lebendig ins Gespräch gekommen, wie das Heine selber überliefert. Diese zwei kleinen Berührungspunkte eignen sich kaum, um eine bedeutungsvolle Geschichte daraus zu machen. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm, weil in Weimar ohnehin genug Geschichten und Geschichten erzählt werden, sodass es erfrischend sein mag, mit Heine einmal über einen Dichter zu sprechen, der sich jenseits von Klassik und Romantik bewegt und dabei auch kaum etwas mit Weimar zu tun hat. Und ich hoffe, das klingt nicht zu übertrieben, wenn ich sage, dass diese Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution vielleicht als kleiner, liebevoller Verrat an dieser Stadt verstanden werden kann, so wie Heine seine Studienstadt verriet, wenn er in den Reisebildern in der Harzreise über Göttingen schreibt, die Stadt selbst ist schön und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. Und vielleicht können wir Sie und euch heute einladen, sozusagen Weimar den Rücken zuzukehren und uns Heine zuzuwenden. Und ich hoffe, dass darüber hinaus oder vielleicht gerade deshalb der heutige Abend einen Erkenntnisgewinn für alle Beteiligten bedeutet und vielleicht der eine oder die andere sozusagen Lust bekommt, sich mehr mit Heine auseinanderzusetzen. Ich würde Klaus Briedlieb kurz vorstellen. Er hat lange Zeit an der Universität in Hamburg gelehrt. Er ist Literaturhistoriker, der sich jetzt über mehrere Jahrzehnte schon sehr intensiv mit Heinrich Heine auseinandergesetzt hat. Und ich würde auch sagen, wenn man sich heute mit Heinrich Heine auseinandersetzt, dann kommt man eigentlich kaum um Klaus Briedlieb herum. Er hat zahlreiche Texte über Heine geschrieben, zum Beispiel in seinem Buch Opfer Heine? Das im Surkamp Verlag erschienen ist, aber auch in zahlreichen Sammelbänden zu Heine. Zudem hat er auch mit die sämtlichen Schriften Heines herausgegeben. Ja, darüber hinaus beschäftigt er sich auch mit jüdischer Geschichte, arbeitet zur Kritik des Antisemitismus, so hat er zum Beispiel ein Buch über den Antisemitismus der Gruppe 47 geschrieben, äußert sich auch zu aktuellen Ereignissen, so zum Beispiel kürzlich in der Konkret zu dem Israel-Gedicht von Günter Grass. Ich habe auch sozusagen gesehen, dass er einmal einen Vortrag über Psychoanalyse gehalten hat. Er arbeitet zudem zur politischen Philologie und zur antiautoritären Literatur. Ja, die Veranstaltung heute ist als Vortragsgespräch angelegt. Herr Briedlieb hat das im Vorfeld schon zu mir gesagt, dass er gerne aus dem Publikum provoziert werden möchte. Vielleicht können Sie dann einfach noch was dazu sagen, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ich würde nur noch kurz ein Wort zu der Kamera verlieren, die da vorne steht, weil sozusagen der Vortrag heute nach Hamburg übertragen wird. Dort sitzen auch ein paar Leute, die das per Videoprojektion mit betrachten, was wir hier diskutieren. Aber ich denke, das muss uns ansonsten überhaupt nicht einschränken. Wir können die Kamera einfach übersehen, aber ich begrüße sozusagen auch die Gäste, die in Hamburg mit zuschauen. Ja, und dann würde ich erstmal Ihnen das Wort übergeben. Das ist ja eine Aufforderung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Erstmal zu erklären, was ich mir vorgestellt habe. Es ist eigentlich mehr eine Hoffnung gewesen. Ich hoffe wirklich, dass sie in Erfüllung geht. Denn einen Vortrag zu halten über Heinrich Heine, das kann ich nicht mehr, weil die Beschäftigung mit einem so vielgestaltigen Eulenspiegel, wie es Heine ist, immer sich entzieht und irgendwo auftaucht, wo man ihn nicht erwartet hätte, und rein denkerisch oder philosophisch argumentiert eben auch ein sehr vielschichtiger Poet ist, der nicht einfach zu fassen ist mit Kategorien wie romantisch oder junges Deutschland oder was Sie wollen, politischer Dichter, revolutionärer Dichter, alles stimmt irgendwie, aber eben nie ganz. Wenn man einen Vortrag über ihn hält, kommt man in dieses Labyrinth, in diese Vielschichtigkeit und in diese Ungreifbarkeit, in diese eulenspiegelige Natur, wie er das sich selbst zugeschrieben hat, so schnell und verwickelt sich so schnell, dass man zu keinem klaren, keinen gut aufgebauten Vortrag mehr fähig ist. Das ist jetzt ein bisschen gelogen, weil es auch eine Ausrede ist natürlich. Ich habe auch keine Lust mehr, Vorträge zu schreiben, weil ich am Schreibtisch mich anders verhalte, als da kann man nicht so rumfuchteln, wie ich jetzt eben gefuchtelt habe, als in einem Vortragsraum. Da muss man, also wenn man die Diszipliniertheit des Arbeitens am Schreibtisch überträgt auf den Vortrag, dann wird das akademisch, muss es auch werden. Das ist auch der Sinn eines akademischen Vortrages. Aber den möchte ich auf jeden Fall nicht halten. Und die Hoffnung war nun, dass ich aus der Vermutung heraus, woher das Interesse an dieser Gestalt Heine in diesem Zusammenhang, in dieser Reihe kommt, aus einer Vermutung heraus mir jetzt tatsächlich eine Imagination geleistet habe, dass ich mit Menschen in Berührung komme, denen ich es entweder ansehe oder die ich selbst zum Ausdruck bringe, auch ohne Voranmeldung und Vorwarnung, die ihre Fragen nicht so sehr als ihre Eindrücke, ihre Bildmomente auch bereits im Kopf oder im Herzen haben, die irgendetwas mit Heine zu tun haben und oder mit dem Thema. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte in meinem Leben nicht mehr gedacht, ich bin Jahrgang 32, ich bin ein Alt-68er, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch jemals in meinem Leben jedenfalls bei Petrus dann vielleicht aufgefordert wäre, über Heine und den Kommunismus mich zu äußern. Das ist mir wirklich eine Humoreske wert, denn wer kommt schon auf den Gedanken? Deshalb dachte ich, wenn hier in Weimar jemand auf den Gedanken kommt, ein solches Thema bei mir abzufragen, dann ist das entweder ein Irrtum, ein Missverständnis, was meine Beschäftigung mit Heine anbetrifft. Da es das aber nicht ist, ich habe mich sehr intensiv mit Heine als frühsozialistischen Denker und Poeten auseinandergesetzt und bin in gewisser Weise auch Hegelianer, sodass das eigentlich nicht fremd ist, aber sagen wir mal politisch gesehen, ja meine Güte, wen interessiert es heute noch? Und die Hoffnung, sie interessiert es, hat mich schließlich hierher gebracht. Muss ich schon so sagen, denn ich war erst nicht bei Laune zuzusagen. Und so ist also auch der Terminus entstanden, Gesprächsvortrag? Nein, Vortragsgespräch. Vortragsgespräch, also ein Vortrag, der von vornherein durch Gespräch ersetzt werden möchte. Wenn sich daraus ein Vortrag entwickelt, dann sind Sie auf jeden Fall daran beteiligt. Ohne das mache ich es nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann habe ich mir auch schon ängstlich, wie ich an diesem Punkt bin, wie wird ein Publikum denn reagieren, habe ich mir vorgenommen, dass ich das eine oder andere dann vielleicht auch einfach mal vorlese und darüber könnten wir dann ins Gespräch kommen. Also soweit die Antwort auf die Frage. Ich soll mal selber sagen, wie ich mir das Vortragsgespräch vorstelle. Jetzt könnten wir doch mal einen Moment warten, ob jemand schon mal sagt, hallo, was ist denn mit diesem Heine? Ich habe in der Schule gelernt und so weiter. Das könnte zum Beispiel sein. Aber es könnte auch sein, dass sich jemand, vielleicht auch ich, muss man kurz nachdenken, provoziert fühle durch diese Bemerkung, Heine sei schüchtern gewesen. Das hat er behauptet. Alles, was man weiß, deutet nicht darauf hin, dass Heine schüchtern war. Was man weiß, ist, dass er im Gespräch mit Leuten nicht besonders aktiv war. Er hörte lieber zu. Er war auch jemand, der auf der Straße stand. Er hat sehr früh angefangen, das ist sogar sein Erstling, wenn man so will, fast, jedenfalls in Prosa, in Berlin herumzubummeln, zu flanieren und alles zu beobachten, was sich seinen Augen nur anbot. Das geht von einer Hofgesellschaft bis zu einem Friseur oder einem Straßengespräch. Und das hat er dann in Paris, in Hamburg sowieso, da ist er ja nicht aufgewachsen, aber da hat er sehr leidvoll, freudvolle Jahre erlebt und in Düsseldorf als Kind schon gemacht. Er hat die Franzosen betrachtet, als sie durch den Hofgarten mit ihren Pferden trampelten. Am Tag vorher wusste er noch, dass man da gar nicht drüber gehen darf, über diese Wiese. Und dann kamen die Franzosen mit ihren Pferden, Napoleon voran. Das waren so Bilder, die er als Kind sozusagen aufgelesen hat aus dem Alltag, auf der Straße. Und in Paris hat er das so entwickelt, dass er bald berühmt wurde, bei den Franzosen jedenfalls, die ihn auch schon kannten, bevor er kam, dass man ihn immer wieder auf der Straße traf. Lange, lange an einer Stelle und schaute. Also er hörte gerne zu, er schaute gerne hin und ging dann an seinen Schreibtisch, machte das Fenster auf, wenn es warm genug war, und schrieb und ließ die Straße mitschreiben sozusagen. Es gibt viele Stellen in seinen Texten, wo er auch sagt, ich höre, als die polnischen Freiheitskämpfer, die lange Zeit gelaufen sind durch Mitteleuropa, bis sie endlich in Paris waren, in der verheißenen Stadt, da ihre Trauer im Gesang oder das französische Volk, seine Empörung über die russischen Gemetzel in Warschau zum Ausdruck brachten. Das hörte er, hat das sofort einbezogen in sein Schreiben. Er war also wirklich ein passiver, ein nehmender Produzent. Und schüchtern kann man das eigentlich nicht nennen, aber es kann natürlich so wirken und so kann auch diese Legende entstanden sein. Und die zitiert er dann, wenn es ihm mal passt, als sei es so gewesen. Und das ist mit Goethe nicht unwahrscheinlich. Aber wenn man genau hinschaut, also er überliefert diese Anekdote, Goethe habe ihn gefragt, was ihn denn nach Weimar führt, und da habe er geantwortet, die Zwetschgen auf der Landstraße von Jena nach Weimar schmecken sehr gut. Und Goethe habe sich nach kurzer Zeit schon erkundigt, ob er sonst noch Geschäfte in Weimar habe. Also das ist sozusagen das Einzige, was man einigermaßen von diesem Gespräch weiß. Anekdotisch. Aber das gibt natürlich viel mehr. Und das ist genau der Schritt von Anekdoten über die Persönlichkeit, über die Erscheinung eines Schüchtern zum Beispiel und seinen Schriften. Da ist er anders. Da ist er alles andere als schüchtern. Außerdem ist er als Liebhaber überhaupt nicht schüchtern gewesen. Da gibt es viele Zeugnisse, die das also klar zum Ausdruck bringen. Aber das ist eine psychologische Frage, die ich überhaupt nicht beantworten will. Jedenfalls, vor Goethe war er nicht schüchtern. Vielleicht im Moment, aber auch vielleicht froh, dass er wieder raus war aus dem Empfangsraum. Aber als er dann in der romantischen Schule über Goethe, kurz nachdem er gestorben ist, Goethe, geschrieben hat, hörte sich das ganz anders an. Und da kommt die Verehrung zum Ausdruck. Er hat den Goethe als Sinnenmenschen, als Heiden. Er, der Heide Nummer 1 in Deutschland, Goethe. Ich, Heine, der Heide Nummer 2. So, solche Sachen sagt er. Um seine Nähe zu Goethe, seine Unterwerfung unter Goethe, was dieses lyrische Genie anbetrifft. Da ist er auch der Zweite, der Moderne in seinem Selbstsicht und so weiter. Er bezieht sich immerfort auf Goethe. Und was er ihm überhaupt nicht übel nimmt, das ist sein Narzissmus, sein Machtgenuss und so weiter. Hätte er auch gern gehabt, er wäre auch gern geheimrat gewesen. Aber die Verehrung bezieht sich natürlich vor allem auf das, was Goethe geschaffen hat. Faust, westöstlicher Divan und so weiter. Und wenn Sie in der romantischen Schule von Heinrich Heine 1933 folgend lesen, was er über Goethe sagt, finden Sie das ganze erste Buch der romantischen Schule als eine einzige Auseinandersetzung. Er sieht ihn auch kritisch als Fürstenknecht, durchaus. Aber als Dichter, als schöpferischer Mensch, als sinnenfreudiger, als säkularer Typ, beschreibt er ihn nach allen Ecken und Windungen als sein Vorbild. Und da gibt es diese hübsche Stelle, schreibt, als ich bei Goethe war, habe ich immer geschaut, neben Goethe geschaut, ob da nicht das Antlitz Jupiters erscheine. Das meint er ganz ernst, er macht ja gern Witze, das weiß man wahrscheinlich. Wussten Sie das? Dass er gern Witze macht? Hat man das in der Schule gelernt? In diesem Fall war es kein Witz, sondern eine Erscheinung, keine Gespenstererscheinung, Goethe als Jupiter. Das war nicht unüblich, Goethe so zu stilisieren in seiner Zeit. Aber was Heine daraus macht, lesen Sie es nach. Es ist ganz wunderbar, wie da zum Ausdruck kommt, wie der Schritt von Menschen zu Göttern für Heine kein großer Schritt war. Es gibt die Verbindung zwischen der Vielgötterei und den Menschen, die sich den vielen Göttern zuwenden und sie imaginieren als Erscheinung dessen, was sie selber sind, als Menschen. Nur er war nicht, jedenfalls die meiste Zeit seines Lebens, ein Monotheist, und darüber können wir vielleicht auch reden. Aber diese Witzgeschichte, das würde mich schon interessieren, weil das ein Heine-Bild ist. Der Spötter, der Frivole, das haben Sie nicht gehört, dass Heine ein Frivoler ist? Dann müssen wir ganz vorne anfangen. Frivolität. Also mir würde sozusagen da auch irgendwie ein Stichwort einfallen, also sozusagen auch in Bezug auf diese Schüchternheit. Also ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Heine nicht schüchtern gewesen ist, vor allen Dingen sozusagen in seinen Polemiken. Und vielleicht kann man da sozusagen auch überleiten von der Beziehung sozusagen Heine-Goethe zur Beziehung Heine-Marx. Wenn man sich irgendwie das Kapital mal anguckt, dann würde ich ja sagen, dass gerade da sozusagen in den Fußnoten Marx ja sozusagen auch eigentlich eine Qualität der Polemik entwickelt und sozusagen auch äußerst frivol ist an manchen Stellen, wenn er sozusagen im Kapital, also im wissenschaftlichen Buch, über die ganze Scheiße schreibt, die er endlich aufhören soll oder solche Sachen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man irgendwie sagen, dass Marx die Polemik von Heine gelernt hat. Und ein bisschen anschließend, ich habe mir die Zitate jetzt nochmal durchgelesen, die auf der Seite gestellt waren zu dem Vortrag. Und da ist auch ein Ausschnitt von Ihnen, wo Sie zu Heine schreiben, dass er zynischer Materialismus, ästhetischer Materialismus, Frühsozialismus, solche Begriffe benutzen Sie da. Und das, also daran anschließend würde mich das interessieren, was die Begriffe dann inhaltlich für Sie bedeuten am Beispiel von Heine. Mhm. Also weil die mir da interessiert. Also Zusammenhang von Philosophie, Poesie, Politik am Beispiel. Ja. Da muss ich auch zur Seite gucken und Sie, Herr Kohlfeld, fragen, wo haben Sie denn dieses Zitat her? Ich glaube, das ist aus Opfer Heine. Ja, also mir kam es ganz fremd vor, und aber das ist manchmal so, das ist 30 Jahre alt, das Buch, dann sein. Ich habe mich auch gewundert über den Begriff. Ich ahne, was damit gemeint ist mit dem zynischen Materialismus. Das muss einen Zusammenhang haben, dass man sozusagen aus einer Überleitung, aus einer Anspielung heraus das erklären müsste. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe allerdings einen kleinen Text, den ich mal geschrieben habe, so in den 70er Jahren, Heine und Marx, nicht gefunden. Das ist auch typisch, dass man sowas sozusagen verkramt, was man da versucht hat. Aber kurz gesagt, zunächst mal ein bisschen als Vorgeschmack. Der Marx hat den Heine, der Heine ist älter, auch verehrt, es war so rum vor allem, als Polemiker, ja, auch, da hat er ihn tatsächlich nachgeahmt. Es gibt auch Anmerkungen zu Heine im Kapital und in den Grundrissen zur politischen Ökonomie. Da wird klar, dass Heines Radikalität im Zu-Ende-Denken einer Kritik, die auch keinen Halt macht vor der Person des Kritisierten, Heine vorbildlich fand. Das hat Marx auch gemacht. Der hat vernichtend kritisieren können. Dahinter steckt aber der Wille zur Auseinandersetzung mit dem, was diese kritisierten Leute zu vertreten haben. Es ist ganz selten, dass Marx, häufiger passiert es bei Heine, dass sie über die Sache, die kritisiert, sozusagen durchleuchtet und zur Diskussion gestellt werden muss, die Person auch angreifen. Das hat Heine bei Platon gemacht und das hat er bei August Wilhelm Schlegel gemacht, hat man ihm sehr verübelt. Bis heute lastet ein Fluch auf ihm, seitens also von Leuten wie Hans Meyer zum Beispiel, die diese Art von Polemik, die ad personam geht, total ablehnen, verabscheuen und diesen Abscheu dann auch auf die Person des Kritikers beziehen. Das im Vorfeld dieser Frage. Es könnte sein, dass der Zynismus als Begriff irgendwie von da, wenn es aus dem Buch ist, rübergezogen ist. Der Begriff des Materialismus bietet sich an, mit Zynismus auch zu verbinden, wenn man ihn griechisch liest, also den Kynismus sozusagen, die Zyniker, denkt, das hat also Sloterdijk ja wieder aufgetischt in seinem ersten bedeutenden Buch, deshalb kann man sich darauf vielleicht ein bisschen beziehen, das ist eine Denkweise, die den Materialismus sehr ähnlich sieht, weil er zunächst mal entkleidet und schamlos in der Methode sein muss, sonst wird nicht aufgedeckt, was man gesehen hat. Das muss sozusagen schonungslos auch gegen sich selbst, mit was man heute zynisch nennt, entwickelt werden. Man weiß aber inzwischen, dass Zynismus auch ganz schrecklich sein kann, wenn er so eine Haltung bloß noch ist. Dann würde ich lieber sagen Sarkasmus. Also Heine war ein Sarkast, wie Marx ein Sarkast war. Das war auch kein Wunder, was die gesehen haben, wenn sie analysiert haben. Also Marx in seiner in Kritik der politischen Ökonomie ist ein radikaler Denker, der auf die Wurzel von Missständen geht und dem es dann auch gar nicht mehr um die Missstände geht, die er nicht ändern kann, ohne zu Ende gedacht zu haben und andere in dieses Denken einzubeziehen, Genossen zu finden, die aus dem Denken dann eine Praxis machen. Und auf diesem langen Weg von dem Erleben von Elend, Leid, Unterdrückung, qualvollem Armutsleben und so weiter, der Weg von dort, von dieser Phänomenologie des Elends im Industriezeitalter bis hin zu den Wurzeln dieses Elends, ist ein langer Weg, da kann er alleine gar nicht zurechtkommen, da braucht er die Genossen, hat er leider in der Weise, die er sie gebraucht hätte, nicht gefunden, auch Engels nicht. Also da kann man Zyniker werden, auf diesem Weg, dass man dann plötzlich doch alleine dasteht. LaSalle hat den großen Erfolg gehabt, weil er Manager war. Marx ist an seiner eigenen Armut auch in gewisser Weise zugrunde gegangen. Die haben nichts zu beißen gehabt, diese radikalen Denker. Und da war Heine ähnlich. Und da kann man Zyniker werden, aber wir würden heute vielleicht lieber Sarkast sagen. Das hat aber mit dieser radikalen Subjektivität etwas zu tun, die Heine einleuchtend für Marx als Poet vorangetrieben hat, während es natürlich Trennungen zwischen den beiden gab, das muss man jetzt vielleicht nicht ausführen. Aber die Begrifflichkeit, die sich um den Gebrauch des Wortes Material, Materialität, Materialismus schließlich, historischer Materialismus herumlegen und herumranken, ist wirklich sehr vielgestaltig. Das endet bei dem letzten großen Hegelianer und Marxisten, das ist Walter Benjamin, der auch den historischen Materialismus eingefordert hat für den Geschichtsschreiber, der die Momente der Erkennbarkeit aus der Gegenwart nimmt, ob das das Elend ist oder ob das eine Erscheinung im Stadtbild ist und von dort aus sozusagen die Wurzeln in der Geschichte aufsucht und sie aktualisiert, sie erkennbar macht. Das ist ein ganz ähnlicher Gestus, den Marx auch gehabt hat. Aber was man inzwischen zum Materialismus sagen muss, ist eigentlich, dass er verkommen ist als Theorie. Also purer Materialismus, das ist heute ein Schimpfwort. Darüber möchte ich mich jetzt aber nicht aufhalten, nämlich so ist die Frage ja auch nicht gemeint. Ich weiß es wirklich nicht, was dieses Zitat genau sagen kann. Das ist nicht sehr erleuchtend, finde ich. Es tut mir leid. Ich hab hier sozusagen in der Heine-Biografie von Max Brod gerade sozusagen einen Vers von Heine, wo er über einen Klassenkonflikt spricht. Vielleicht kann ich das auch einfach mal vorlesen. Heine schreibt, und teilte ein die Menschen in zwei Nationen, die sich wild bekriegen, nämlich in Satte und in Hungerleider, weil ich zur letzterer Partei gehörte, so musste ich mit den Satten oft mich balgen, doch habe ich eingesehen, der Kampf ist ungleich. Ja, ein bisschen gefälscht ist ein Zitat, aber... Von Max Brod. Ja. Das macht ja nichts. Das ist sozusagen aus dem Gedächtnis zitiert. Die Hungerleider und die Satten... Das ist, er paraphrasiert ein Gedicht aus dem Romanzero von Heine. Da sind wir bei einem Problem, wo ich gerne wissen möchte, was Sie da wissen wollen. Denn da trifft zu, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ganz schwer, die Komplexität und Vielseitigkeit Heines an solchen Momenten, die man in so einer Formel vor sich sieht, wirklich anschaulich machen zu können und nachvollziehen zu können. Klar ist und einfach ist, dass der Heine die Klassengesellschaft abgelehnt hat und dass er den Zynismus des Reichtums, den Betrug des Reichtums, wie Jesus von Nazareth gesagt hat, natürlich vorführt und verabscheut. Er hat selber genug gelitten unter der Arroganz der Reichen. sein eigener Onkel gehörte dazu, von dem er sich aber auch aushalten ließ. Da war er auch Zyniker. Aber man kommt doch wieder hin zu diesem damals möglichen Begriff des Zynismus. Warum soll ich von meinem Onkel nicht Geld fürs Studium nehmen, wenn bei dem Studium etwas herauskommt, was der sowieso nicht versteht? Da ist Heine Witzling und macht das auch gerne mal ein bisschen übertrieben. Aber was hier dieses Problem der Armutserfahrung und des Leidens unter der Arroganz des Reichtums betrifft, gibt es nicht nur die einfachen Formeln und die durchschaubaren einfachen Affekte, die Affektlagen, die dazu gehören, also Unterdrücktheit und Unterdrückung oder auch Verfolgung. Und das geht bis zum Talmud zurück. Heine zitiert das. Die Juden, wir, meine Familie, ich habe eher zu den Verfolgten als zu den Verfolgern gehört. Das ist sozusagen schon im Talmud festgelegt, dass es eine urmenschliche Erfahrung sein kann. Modernisiert, ins 19. Jahrhundert übertragen, führt diese polemische Affektlage gegen diese Klassenverhältnisse natürlich dazu, eine Theorie zu suchen, ein Denken zu entwickeln, das nicht beim puren Affektausdruck bleibt, sondern, wie ich vorhin schon sagte, auf Ursachen zu studierte und Menschen einbeziehen wollte in diese Ursachenforschung und daraus eine Handlung zu machen, wie Hannah Arendt das übrigens auch sehr, sehr schön beschreibt, den Pragmatismus, also die Theorie des Handelns über die pure Theorie gestellt hat, da ist sie dem Heine auch sehr nahe. Und insofern war Heine ein Marx-ähnlicher, ein vormarxistischer oder mitmarxistischer, ein Marx-freundschaftlicher Denker über die Missverhältnisse der Klassengesellschaft seines Jahrhunderts gewesen. Jetzt aber das Komplizierte, in dem Augenblick, wo er lyrisch wird. Und da kommt das ja her. Ich möchte Ihnen eigentlich mal ein Gegenbeispiel vorlesen. Ein Gedicht von Heine, das Einfachheit ausstrahlt, während das Gedicht, das ich, weil es so schön ist und so bildvoll ist, auch nicht im Kopf habe, ich bin auch kein guter Auswendiglerner je gewesen, auf das Brot anspielt, wo er den Reichen, den Sieger hoch zu Ross beschreibt, der eine. Das ist ein ganz tief geschichtetes, romantisches Gedicht der Empörung über die Sieger in der Weltgeschichte. Ein Gedicht, das ganz einfach zu sein scheint, möchte ich dem einfach mal, also dem Inhalt dessen, was wir jetzt hier wahrgenommen haben, entgegenhalten. Und Sie werden sofort merken, dass Sie das wahrscheinlich kennen. Ich hoffe, dass Sie es kennen. Wenn nicht, dann schreiben wir heute noch einen Protestbrief an Ihre Schule. Das ist das erste Gedicht aus dem Zyklus Neue Gedichte, 1944 in Hamburg veröffentlicht. Die Gedichte kannte Marx auswendig. Die neuen Gedichte, der Zyklus Neue Gedichte ist zusammen mit dem Wintermärchen, Deutschland ein Wintermärchen, das wahrscheinlich berühmteste neben dem Buch der Lieder, Verswerk von Heinrich Heine. Und dieses Gedicht, was ich vorlesen will, ist die Nummer 1 dieses Zyklus Neue Gedichte. Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. Gehört? Sagen Sie mal ehrlich. Wunderbar. Also jetzt lese ich es Ihnen vor. Schlage die Trommel und fürchte dich nicht und küsse die Marketenderin. Das ist die ganze Wissenschaft. Das ist der Bücher tiefster Sinn. Trommle die Leute aus dem Schlaf. Trommle Reveille mit Jugendkraft. Marschiere trommelnd immer voran. Das ist die ganze Wissenschaft. Das ist die Hegelsche Philosophie. Das ist der Bücher tiefster Sinn. Ich habe sie begriffen, weil ich gescheit und weil ich ein guter Tambour bin. Ich weiß nicht, ob Sie mir beipflichten, dass das klar und einfach klingt. Ein Gedicht sollte ja auch, vielleicht hat Goethe jedenfalls behauptet, man soll es immer in Prosa übersetzen können, ein gutes Gedicht, sagt Goethe, was natürlich Blödsinn ist. Aber es deutet darauf hin, was er eben meinte, Klarheit. Aber eben eine andere Klarheit, als die Prosa entwickeln kann, die hat auch mehr Platz, meistens. Es wirkt so. Aber hören Sie doch bloß mal diese Refrainbildung, dieselben Zeilen in der Wiederholung. Schon entsteht so eine Leierkasten, eine Tribunale, eine öffentliche Situation in diesem Gedicht. Das ist die ganze Wissenschaft, das ist der büchertiefste Sinn, das ist die ganze Wissenschaft, das ist die hegelische Philosophie, das ist der büchertiefste Sinn. Das wird wiederholt, das wird sozusagen reimförmig und reigenförmig angeordnet, sodass die einzige Zeile, die einen wirklich stutzig macht vom Wort Wissenschaft, das ist die ganze Wissenschaft abgesehen, das ist ja ein Alltagswort auch, früher hat man auch gesagt, Wissenschaft für Wissen einfach, das weiß ich, das ist meine Wissenschaft. Aber hier ist der Kernsatz, der Kernvers natürlich, das ist die hegelische Philosophie. Mein Gott, diese 100.000 Sätze in einem Satz repräsentiert. Das kann sich ein Lyriker leisten, das kann sich ein politischer Lyriker leisten, der wirken will. Kennen Sie zufällig das Gedicht Die Schlesischen Weber von Heinrich Heine? Lesen. Das ist das Letzte an aggressiver Klarheit, Parteinahme, Solidarität und Dichtkunst. Das ist unglaublich, dieses Gedicht. Es ist ja auch in diesem Band, vierten Band bei der Hansa-Ausgabe enthalten. Aber hier, worauf ich aufmerksam machen will, ist nur dieses. Hegel hat die Klassengesellschaft ja auch gedacht. Und Marx hat ja nicht Hegel abgelehnt, sondern hat ihn nur auf die Füße gestellt, wie er von sich selbst sagt. Das heißt, das sind Philosophen, Hegel, Heine, Marx in der Jahrgangsreihenfolge, die wussten, auch Schiller hat es gewusst, dass es eine Klassengesellschaft gibt. Aber der Schritt dazu ist sozusagen wie ein Stier, der den Kampf annimmt, auf die Hörner zu laden und loszulaufen und daraus eine Philosophie zu machen, eine kritische Philosophie zu machen, eine philosophische oder revolutionäre Dichtung zu machen. Das ist ein Riesenunterschied, Wahrnehmung und Gestaltung. Und das findet sich in der hegelischen Philosophie. Wir können ja gleich mal ein bisschen reingehen. Das muss ich aber wirklich mit Ihnen machen. Sonst ist das, was ich fürchte, passiert, dass man über die Köpfe von Zuhörenden zu philosophieren anfängt, weil Hegel schwierig ist. Man muss ihn ein bisschen auf die Einfachheit seiner Begriffe vielleicht zurückbringen. Das können wir gleich mal versuchen. Aber jetzt hier geht es mir nur darum zu sagen, das ist die hegelische Philosophie, ist die Übersetzung dessen, was Heinrich Heine bei Hegel gelernt hat. Er war ein Meisterschüler von Hegel. Die Übersetzung dessen in Agitation durch lyrische Überzeugungskraft, lyrischen Ton, heinischen, kämpferischen Lyrikton. Das ist eine Übersetzung, eine Übertragung. Die hegelische Philosophie findet in diesem Gedicht nicht statt. Sie ist aufgerufen. Aber es ist eine Behauptung, die dieses Nicht-Stattfinden sozusagen wieder dementiert. Der Appell ist eben drin, nicht jetzt in die Bibliothek und Hegel studieren, sondern darüber nachzudenken, dass man möglicherweise erstmal eine Vorstudie braucht, bevor man Hegel studiert. Das ist die Praxis. Das ist die Erkenntnis, dass gekämpft wird in der Welt und dass man sich diesem Kampf anschließen muss, und zwar auf der richtigen Seite. Das steht hier drin. Es ist die Behauptung, dass es einen Berührungspunkt gibt zwischen dem Trambur, heißt es Trambur? Natürlich. Nicht das R ist so viel. Zwischen dem Tambur und dem Philosophen. Das ist kühn, wenn man das mal sich richtig vorstellt. Diese beiden. Man muss sich den Hegel vorstellen, der immer so über seinem Käse, außerdem hat er geschnupft, also Drogen genommen, hat immer über dem Katheter gehangen und hat bla bla bla, würde Heiner Müller sagen, hat seine Philosophie heruntergelabert. Also eine total unpraktische Erscheinung. Und Heine saß im Hörsaal, manchmal ist er eingeschlafen, das stimmt auch, aber nicht bei Hegel. Er sagt genau eine Harzreise, bei welchem Gelehrten er eingeschlafen ist und bei welchen Gelehrten er gescharrt hat oder getrommelt hat. Das sind die Napoleon angegriffen haben. Aber hier ist Heine jemand, der weder schläft, noch trommelt, noch scharrt, sondern der nur sagt, hegelische Philosophie, nicht Hegel, sondern die hegelische Philosophie muss praktiziert werden. Dann kriegen wir sie voran in dem, was sie weiß, was sie sagt und wie sie methodisch vorgeht. Es ist die hegelische Methode, die er meint, die Dialektik. Wir müssen versuchen herauszubekommen, was das ist. Die hier in diesem Gedicht sozusagen proklamiert ist. Und Lyrik bezogen ist auf den, der spricht. Ich bin gescheit. Ich habe diese Wissenschaft gelernt. Ich habe Hegel studiert. Und ich kann euch sagen, Leute, die mir hier zuhören, hört auf meine Trommel, aber bleibt nicht sitzen. Er nennt das Gedicht Doktrin. Bleibt nicht sitzen auf eurem Arsch, sondern es ist die ganze Wissenschaft vorwärts zu gehen, voranzukommen. Und zwar nicht so, wie unsere Politiker das immer, wenn sie die Zukunft sichern wollen, behaupten zu können und zu wollen. Das ist ja ganz was anderes. Das ist wirklich das Gelaber. Hier ist Tat gedacht. Und jetzt müssen Sie das Wintermärchen lesen. Das ist ja sozusagen in der ersten Fassung, in der ersten Veröffentlichung damals sofort das zweite Werk gewesen, nach diesem Zyklus Neue Gedichte. Im Wintermärchen ist diese Tat, Gedanken, Dialektik in einer unwahrscheinlich wunderbaren, unsterblichen, aber auch tragischen Weise dargestellt. Vielleicht kommen wir noch dazu. Jedenfalls, das ist auch Lyrik, dass sich ein Ich darstellt, der gegen das Allgemeine, der sein Subjekt gegen das Allgemeine aufbietet, kämpferisch, der die Trommel dafür benutzt, weil er das alleine nicht schafft, und der mit der Trommel seine Genossen sucht, auffordert, mitzumarschieren. Es ist durchaus auch, ich weiß nicht, ob Sie das hören, militant. Und von militant zu militärisch und von Handlung zu Krieg ist ein Schritt. Auch das ist in diesem Gedicht. Kein Hegel, keine Hegelpraxis ohne Krieg. Also wenn man mal so weiter fantasiert, kann man ein Gedicht durch und durch problematisieren. Und dann wird es wieder kompliziert. Das müssen Sie dann aber auch machen. Denn dann bringt man sich selbst ins Spiel, die eigenen Erfahrungen, die eigenen Zweifel, die eigenen Missgefühle, die beim Lesen eines Gedichtes ja entstehen können, zumindest dann, wenn man es so, wie ich jetzt angedeutet habe, so ein bisschen ins Prekäre stellt. Vorwärts. Das Horst-Wessel-Lied ist auch, der Horst-Wessel-Dichter hat auch gedacht, das ist das richtige Gedicht für die Generation, die den Krieg wollen soll. Das muss man machen. Man muss Gedichte durchdrehen. Aber in der Gestaltung, in der Gestalt, wie sie hier steht und vorzutragen ist und im Umriss der heinischen Meinung, was er damit bewirken will, auch bleibt, ist das kein Kriegsgedicht. Also jetzt will ich nicht weitermachen. Jetzt wird es der Monolog, den ich nicht wollte. Also als Sie das vorgelesen haben, habe ich da gehört, was damit auch ein bisschen konform geht, was Sie sagen, dass Geschichte gemacht wird, und zwar von uns. Sie haben jetzt sehr vom Individuum ausgehen, aber ja, dass es vorangeht und es liegt an uns. Das habe ich sehr gehört, dieses ja. Herausschreien. Ja. Und da habe ich mich dann ein bisschen gefragt, wo mir das Hintergrundwissen fällt, also was jetzt wieder sozusagen an Sie geht. Ich hoffe, ich schaffe es so zu formulieren, wie ich das meine. Ich meine seinen Hintergrund in Bezug auf Deutschland. Also dass ein deutscher Dichter mit seinem Exilleben, was dann alles mit dranhängt sozusagen, sagt, Geschichte wird gemacht. Also das ist jetzt meine Übersetzung, ich weiß nicht, ob Sie da mitgehen würden. Weil oft schreibt man ja sozusagen den deutschen Denkern eher sozusagen das metaphysische Schwere zu, lieber in der Poesie und in der Philosophie zu Hause zu sein, während in anderen Ländern die Geschichte gemacht wird. Zu der Zeit, also ist so ein bisschen so Alltagsverstandbild. Ja, ja. Und das widerspricht dem ja etwas. Das ist ja dagegen ein Aufbruch. Und ja. Ja, wir sind mittendrin. Ja, ich hatte auch sozusagen gedacht, ist das, was Heine da macht, sozusagen in dem Gedicht, nicht auch eine Art und Weise, sozusagen Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen? Weil sozusagen bei Hegel, würde ich jetzt sagen, löst sich ja am Ende letzten alles in Geist auf. Und hier ist sozusagen aber zentral der Kuss, küsst die Marke Tenderin. Und sozusagen, das ist ja eine Bejahung von Sinnlichkeit, was ja auch irgendwie eine Art Materialismus irgendwie ist. jedenfalls im damaligen Wortverstand. Und also der deutsche Dichter, der den deutschen Philosophen sagt, euch muss man auf die Füße stellen, war Heine. Aber er wusste auch, mit welchen Problemen das behaftet ist. Ein Hinweis, dem Sie nachgehen sollten, dann, wenn Sie jetzt von dieser Problematik erfasst sind, ist auf, will ich Ihnen geben, auf einen Schriftenzusammenhang bei ihm zur selben Zeit wie die Romantische Schule, also früher, fast 10 Jahre früher als dieses Gedicht. Das ist Heines Essay zur Geschichte der Philosophie, zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Da gibt es am Anfang die Szene, wo er diese deutschen Philosophen brandmarkt: Ihr habt Gott vom Thron geholt, ihr seid Kantianer, ihr seid deutsche Idealisten, wir wissen, wie ihr denkt, ihr seid säkular, ihr habt keine Religion, ihr braucht sie nicht, ihr seid Philosophen, aber ihr drückt das in einer Sprache aus, die kein Mensch versteht und der kein Mensch folgen kann. Auch folgen im Doppelsinn des Wortes. Es geht also nicht nur darum, sozusagen dem Heine sozusagen abzuhören, dass er überhaupt und in einem allgemeinen Sinne sagt, Leute, handelt und denkt und theoretisiert nicht in einer Weise, wo ein Strauß kommt, wie bei den deutschen Gelehrten in ihren Stuben, sondern er ist sich der Probleme bewusst, dass das Denken eine einsame Geschichte ist, dass die Sprache kompliziert wird, wenn man denkt mit Sprache, dass das nicht immer so einfach geht. Das ist sein Genie, dass er solche Dinge machen kann, wie so ein einfaches Gedicht. Aber Sie merken, wenn man es aufklopft und zerbröselt, kommt die ganze Komplexität wieder raus, und das wusste er. So, die Einleitung zu diesem Essay geht über dieses Problem. Er sagt, ihr seid hinter euren Toren, hinter euren Pforten. Ich bin nichts anderes. Ich selber bin Volk. Ich stelle mich da vor die Pforte. Und was ich verstanden habe bei euch, das ist natürlich eine Untertreibung, er hat das wahnsinnig studiert und ist ein wirklich toller Philosoph, ein Hegel-Schüler. Was ich verstanden habe, und es ist nicht besonders viel, aber darauf kommt es an, das drücke ich in einer verständlichen, schönen Deutschen, in meiner Sprache aus, damit ihr dieses Brot auch essen könnt, was die Gelehrten euch da glauben, zu verabreichen mit ihren Steinen, die man nicht essen kann. Das heißt, der Materialismus ist hier natürlich auch drin, ich selbst bin Volk, ich küsse die Marketenderin. Diese Reklamation des Volkstümlichen. Menschen, die tanzen, essen, schmausen, sinnfreudig sein möchten und daran nicht gehindert werden durch Ausbeutung und durch zu viel Arbeit und so weiter. Das steckt ja auch in diesem Begriff des Materialismus drin. An dieser Stelle beschreibt er aber, und zwar durch die Tat des Schreibens, dass das eben leider nicht so ist, dass man sich einfach auf die Universitätspforten stellt, ein bisschen studiert und dann hat man übersetzt, was man dort gelernt hat. So geht es leider nicht. Übrig bleibt das doofe Volk und die arroganten Gelehrten eine neue Klassenspaltung. In wenigen Worten gesagt, was da 120 Seiten lang so läuft bei diesem Heine. Diese Einleitung ist aber einfach zu empfehlen, weil sie lehrt, welches Problembewusstsein ein Dichter hat, wenn er sich in diese Gelehrtenstube reinsetzt und dort herausholt durch Eigenstudium an der Seite von Marx, sage ich jetzt mal ein bisschen formelhaft, was man dem Volke geben muss und was es braucht. Das kriegt das Volk von selbst nicht. Und das ist dann auch der Punkt, wo er die falschen Tribunen angreift, da wird er wieder Polemiker, dann wird er Kritiker des Republikanismus, die machen sich das alles zu einfach, die essen alle nur so eine Wassersuppe, ich weiß nicht, wie die genau heißt, rumforschte Suppe. Das sind Leute, die alles gleich machen wollen, die Leute, die zu groß sind, die werden geköpft und die zu klein sind, die muss man strecken und so weiter. Das ist Republikanismus in polemischer Sicht. Die Gleichmacherei, der kommune Kommunismus, sagt Marx zu Heine in einem Brief, das wollen wir nicht, das passiert aber und jetzt habt ihr die Republik, ihr habt nicht meinen Segen. Das ist sozusagen die Gebärde Heines, als dann 48 die Republik tatsächlich das herrschende System wird und auch mit Mord und Totschlag endet. Es ist alles nicht so einfach und das Volk ist blöd, das Volk ist nicht gewaschen, weil man ihm keine Waschanstalten gebaut hat, weil man ihm kein Brot gibt und weil man es nicht richtig unterrichtet, aber der Zustand ist so, dass es zum Verzweifeln ist und mit diesem Volk will ich auch nichts zu tun haben. Das raucht, das stinkt und hat schmutzige Hände. Ich purzle mal ein bisschen. Das gehört aber alles in diesen Zusammenhang. Man kann nicht sagen, der Heine ist jemand, der aufruft, Leute, seid handlungsfreudig und hört nicht auf die Gelehrten, die drücken sich nicht richtig aus. So einfach geht es nicht. So schwierig das ist. Und deshalb ist er eben ein Dichter, der nach anderen Wegen sucht, sich selbst ins Spiel zu bringen, als Garant dafür, dass das, was er sagt, wirklich mit Herzblut geschrieben ist und auf Erfahrung beruht und nicht irgendwie aus Büchern stammt. Also vielleicht in dem Zusammenhang, also auch als ich den Titel der Veranstaltung gelesen habe, musste ich irgendwie gleich sofort an ein Zitat von Heine denken, oder glaube ich ein recht viel zitiertes, oder ihm vielleicht auch nur zugeschriebenes, ich weiß es nicht so, dieses, jetzt frei paraphrasiert so, dass die Welt dem Kommunismus gehört, das sage ich nicht gern, aber so ist es im Wesentlichen. Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, sozusagen, wie in dem Kontext sozusagen so diese Aussage zu verstehen wäre, jetzt auch vielleicht so biografisch betrachtet. Da haben wir jetzt zwei Sachen, die wir, da müssen wir uns jetzt entscheiden sozusagen. Ich würde sagen, wir sollten versuchen, beide Sachen jetzt zu besprechen. Das eine ist, inwieweit ist Hegel in seiner Methode, die Marx durchaus nicht auf die Füße stellen musste, die Methode selbst, das dialektische Denken, nochmal kurz zu vergegenwärtigen, was das auch für einen Dichter heißt, diese Dialektik anzuwenden. Das heißt, das Besondere und das Allgemeine in eine Beziehung zu setzen. Das Besondere, das Subjekt, das Allgemeine, die Weltgeschichte mal ganz grob. Und hier jetzt der Kommunismus, der ja ein Produkt der Dialektik ist, als der Kommunismus als Theorie, als Sprache, als Publizistik, so wie Heine ihn wahrgenommen hat in Frankreich. Also da muss ich schon natürlich ein bisschen was dazu sagen, das ist, weil das ja auch die Einladung war und der Auftrag. Wenn getitelt wird, Heine mit dem Frühsozialismus bzw. dem Präkommunismus mit C geschrieben, das sieht man, das ist aus der Zeit zitiert, in Verbindung zu bringen, dann ist das natürlich im Wissen geschehen, also die Provokation an den Referenten, sich dazu zu äußern, dass aus dem Frühkommunismus, aus dem Frühsozialismus, der Kommunismus und der Sozialismus geworden sind und dass sogar, wie wir jetzt gehört haben, Heine sich darauf bezogen hat, auf den entfalteten Kommunismus in einer frühen Phase, aber er war sichtbar und er nimmt für sich in Anspruch, dass er der Erste war in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, an die er in der Woche ein bis zwei Artikel geschickt hat aus Paris ab 1840, er der Erste und Einzige war einige Zeit lang, die diese Leute dort unten in ihren Kellern und in ihren Schlupfwinkeln beim Namen genannt hat, beim Namen gerufen hat und ihnen sozusagen gerecht geworden ist. Das können wir gleich noch genauer ausdrücken. Aber was ist eigentlich mit dem Frühkommunisten, mit der frühsozialistischen Poesie, die sozusagen im Titel steht? Das sind zwei verschiedene Dinge. Denn Heine ist nie Kommunist geworden. Aber er war Frühsozialist. Und das muss man natürlich aus der geschichtlichen Formelhaftigkeit solcher Einteilung, aus so einem Schubladendenken herausholen und muss versuchen, einigermaßen lebendig sich vorzustellen, was das eigentlich bedeutet hat. Frühsozialismus heißt für den Heinrich Heine, Saint-Simonist, also die Lehre von Saint-Simon, jedem das Seine, jeder nach seinen Fähigkeiten und weg mit der Industrie, die nicht das tut, was das Wort von ihr verlangt, nämlich zu produzieren, sondern die eine Ausbeutungsmaschinerie wird. Das hat er in London schon studiert, lange vor Engels. Er wusste das alles, was darauf hinausläuft, was diese Saint-Simonisten dann später auch gemacht haben, als Bankers und als Industrielle und als Aktionäre von Eisenbahnen und so weiter. Hat sich von ihnen mal abgewendet. Aber das war eine Denkschule, die war frühsozialistisch orientiert an dem Individuum des arbeitenden Menschen, dem Gerechtigkeit nach seiner Fähigkeit gehört und dafür muss gesorgt werden. Das ist Frühsozialismus, der nie inaktuell werden kann. Das sieht man heute in jeder Zeitung, die wir aufschlagen. Das ist nicht vorbei, das ist nicht erledigt, das ist nicht gelöst. Die Problematik, die damals frühsozialistisch proklamiert worden ist und verraten worden ist, ist in der unverratenen Form nach wie vor ein Grundproblem. Jedem das Seine, nicht so wie die Nazis das gemeint haben hier in Buchenwald, ne? Sondern jeder nach seiner, nicht Fasson, das sind alles solche Sprüche, die einem dann einfallen, Friedrich II., jeder nach seiner Fähigkeit. Das ist Gerechtigkeit, die dann entstehen kann. Da kommt Heine her. Nun sieht er in Paris, was aus den Klassenverhältnissen wird. Die Juli-Monarchie, ein Wort zu seinem Monarchismus, wäre hier an sich notwendig. Er ist kein Anhänger der herrschenden Monarchie, sondern ein Anhänger der ideellen Monarchie, der besorglichen, der positiv sorgenden Staatsführung. Das hat bei den Königen besser funktioniert als bei Staatspräsidenten, bei Napoleon III. Daher kommt das, dass er hat auch von Königen, der Glanz und die Unantastbarkeit und so weiter, das sind Dinge, die man nicht so schnell jetzt zusammenscharren kann, warum er ein Monarchist war. Aber er war ein Kritiker der Juli-Monarchie, weil sie mit ihren republikanischen Ansätzen über den Parlamentarismus, die Konstitution, eben genau in diese Richtung steuerte, wieder eine perfekte Ausbeutungsgesellschaft zu werden, die man in England früher hat studieren können, aber die in ganz Europa sich ausbreitet. Und ich rate unseren Enkeln, mit einem dicken Rücken auf die Welt zu kommen. Es wird nur Prügel geben, wenn das so weitergeht. Die republikanischen Gesetze sind nichts anderes als eine Art von Zähnen, die Aristokraten angewendet haben, um das Volk auszuquetschen. Das sind die Gesetze. Also macht euch nichts vor. Da war er wirklich absolut Sarkast. Jetzt aber sieht er die Kommunisten. Das ist ja eine ganz andere Elite. Das ist ja eine ganz andere Authentizität. Die Leute im 4. Artikel der Lutetia, das sind diese Berichte, da geht er dort, wo diese Schmiedearbeiter stehen und auf die Esse schlagen, dass die Funken sprühen und Lieder werden dazu gesungen und Schriften werden dabei gelesen. Das berichtet er. Das ist der Frühkommunismus sozusagen. Das posaunt er in die Welt. Und jetzt kommt das, dass immer deutlicher wird, von Bericht zu Bericht, dass er da eine unglaubliche Sympathie hat. Nicht nur, weil sie Hegel studieren und ihre französischen Theoretiker, sondern weil sie sich identifizieren mit dem geprügelt werden, mit dem Leid der mörderischen Arbeit, mit dem Leid der Armut und so weiter, mit der Unbildung, mit dem Schmutz und so weiter. Das muss weg, das muss sich ändern. Da sehen Sie im Affekt, in der Affektsprache, wo er steht. Er wird nie Kommunist. Er wird nie für die Abschaffung des Eigentums plädieren. Da gibt es eine wunderbare Geschichte von ihm selbst. Er trifft einen Kommunisten, einer seiner Freunde, in Paris auf der Straße, der mit einem anderen redet, diskutiert. Stellt sich dazu, hört zu und sagt, was, ihr wollt das Eigentum abschaffen ohne mich? Und da sagt der kommunistische Freund, Gemach, wir wollen das Eigentum nicht abschaffen. Das Eigentum bekommt nur eine andere Definition. Also er kommt mit seinem Witz, das ist der heinische Witz, kommt genau an die Stelle, wo er mit den Kommunisten nicht mehr einverstanden ist. Da, wo die Theorie der Abschaffung des Eigentums dominiert, schreckt er zurück. Das bedeutet aber nicht, dass er die kommunistische Bewegung, die Menschen, die er da sieht, die den Kommunismus in die Welt tragen, ablehnt. Und das geht so weit, und das ist dann diese berühmte Stelle, so sagt die, der Teufel ist zwar ein Logiker, aber wenn es logisch ist, dass diejenigen, die nichts zu essen haben, gerechtfertigt sind, wenn sie sich das beschaffen, so ungefähr sinngemäß, dann muss man den Kommunismus, und wenn die Welt darüber untergeht, bejahen. Es wird nur ein temporäres Regiment sein, das kommunistische Regiment wird nicht von Dauer sein, aber es ist notwendig. Und dann kommt die Geschichtsphilosophie von Hegel durch. Das Allgemeine, in dem Augenblick, wo es allgemein ist, das gedachte Allgemeine, wo es allgemein geworden ist, muss vernichtet werden, damit die Weltgeschichte sich weiter bewegen kann. Das betrifft die Völker, das betrifft die Einzelnen, das betrifft die Doktrinen und so weiter. Also der Kommunismus wird verschwinden, aber er muss erst mal kommen. Und er hat den Auftrag, dieses Bürgerregiment zu vernichten. Da sieht man, da spürt man richtig, wie der Hass auf die Bourgeoisie ihm da die Feder leitet. Das ist Heine als Geschichtsschreiber. Und da gibt es wunderbare Bilder. Er ist bereit, seine Lyrik hinzugeben. Ist er natürlich nicht, aber er schreibt es. Und wenn irgendein Mütterchen mein Buch der Lieder dazu nimmt, eine Tüte zu bilden, um etwas, was sie da braucht, eine Labung sich zu besorgen, dann soll sie das haben. Und wenn die Welt darüber untergeht, sozusagen. Das ist der Heine, der sozusagen auch sentimental werden kann. Wenn er an den Punkt kommt, wo so ein Gedicht nicht mehr taugt. Das ist Frühsozialismus. Aber als er den Kommunismus sieht, wird es ernst. Ja, man kann das so oder so erklären. Aber man muss jetzt, wir sind an einer Stelle, wo sie Merten. Also das ist jetzt kein Schlusswort, das müssen Sie entscheiden, wann wir aufhören. Wo Sie merken, aus jeder Diskussion muss nach einer Zäsur, die man sich gönnt, ausruhen, drüber schlafen, netten Abend verbringen und so weiter und so fort, und dann aber zum Buch greifen, bitte sehr. Dann muss gelesen werden. Dann muss erstmal nachgeholt werden, was in Diskussionen so sprunghaft dies, das, alles mögliche durcheinander so zur Erscheinung bringt, was wir jetzt hier so angesprochen haben, durch Lektüre. Und das, was wir jetzt eben angesprochen haben, das ist die Vorrede zu Lutetia. Und Lutetia, das sind die spät, als er im Krankenbett liegt, zusammengebundenen Berichte, die er ab 1840 aus Frankreich an die Augsburger Allgemeine Zeitung geschrieben hat. Und diese Vorrede ist nicht sehr lang, es gibt zwei sogar. Das sollten Sie lesen. Ja, ich würde jetzt nur eine ganz kurze Frage. Das ist jetzt alles sehr kämpferisch und viel politisch, über was wir gerade reden. Also habe ich ja vorhin ein bisschen danach gefragt. Mich würde jetzt nur interessieren, beim Begriff des ästhetischen Materialismus haben Sie damals noch geschrieben, dass dazu auch gehört, eben das Ästhetische, auch Trost in der Schönheit zu finden. Dass der Materialismus nicht ausreicht, also ich gehe jetzt über, das auch ein bisschen zu interpretieren für mich, sondern es braucht noch was anderes. Und das gibt es auch bei Heine. Und das wäre dann sozusagen eine andere Seite, die nicht in diesen aufbruchkämpfenden, ja, frühsozialistischen aufgeht, sondern noch was anderes. Eben was, ja, was das, was man klassisch poetisch nennen würde vielleicht, dieses, und wie, also... Ja, vielleicht auch daran, dass sozusagen Heine ja sozusagen auch ganz viele Liebesgedichte einfach geschrieben hat. Und was für welche? Wir sind bei einem Punkt, der ganz wichtig ist für alle, und Sie gehören zu diesen allen, und Gott sei Dank gibt es eine ganze Menge von diesen allen, die alle diejenigen, die sich wundern darüber, dass man diesen Heine so wenig, nur noch so ungenau kennt. Von Goethe kann man das nicht sagen, von Schiller kann man das nicht sagen, von Georgi kann man das nicht sagen und so weiter. Da gibt es jedenfalls immer die großen Klüngels, die sich auch verallgemeinern und alle reden von ihnen, gibt Kongresse und so weiter. Und Heine verschwindet auf eine ganz merkwürdige Weise in der Öffentlichkeit, in dieser deutschen, jetzt in Öffentlichkeit leider, auch in Frankreich, wo er hochberühmt war, auch in Amerika, wo das auch mal der Fall war, das ist die erste Gesamtausgabe, was gab es in Amerika. Warum verschwindet Heine in seiner Komplexität? Das hängt damit zusammen, dass sich so Bilder von ihm festgesetzt haben. Entweder eben in der Arbeiterbewegung der Kämpfer, die wir hatten. In der bürgerlichen Klasse natürlich der Lyriker mit seinem Buch der Lieder, mit diesen schmelzenden, wunderschönen Gedichten. Der Campe, der Verleger, hat damals auch gesagt, Heine, bleiben Sie bei Ihrem Leisten, das lesen die Studenten, das lesen die jungen Damen. Und das verkauft sich gut. Also jetzt mal nur nebenbei. Das Bild, was sich festgesetzt hat, ist entweder der Kämpfer oder der Lyriker. Und als Dritter kommt hinzu der Zyniker, der alles, was er zu glauben scheint, sofort wieder zerstört. Die sogenannte heinische Ironie, die nichts ernst nimmt, die an nichts glaubt. Er parodiert das auch sofort, was die Leute immer sagen. Zu deiner damaligen Zeit fing das alles längst an. Und wir haben leider keine Religion. Wir bringt er auf sich, was ihm immer unterstellt wird. Da kommt dann natürlich der Antisemitismus dazu, das ist heute aber nicht möglich, nicht unser Thema, ist viel zu kompliziert. Was ich sagen will ist, achten Sie darauf, wie Heine als Bild erscheint. Wer ist Heinrich Heine? Ganz selten, dass Sie mal hören werden, den Versuch, das ist nicht ganz einfach, eine Beschreibung von Heinrich Heine, in dem diese beiden Seiten wirklich als eine Zusammengehörigkeit erscheinen. Ich will nicht sagen Einheit. Das ist auch eine dialektische Geschichte. Natürlich beugt er sich mal nach dieser Richtung und beugt sich nach dieser. Sagt entweder, legt ein Schwert auf mein Grab oder ein Lorbeerblatt. Beides ist sein Gefühl, aber er bringt es selber auch nicht immer zusammen. Aber er arbeitet sein Leben lang daran, das zusammenzubringen. Deshalb sagt man berechtigterweise eigentlich ein politischer Dichter. Politik und Dichtung. Das endet entweder so wie Freilichgrad und Herwig oder bei anderen mittelmäßigen Trommlern, die halt die Verse benutzen, um Propaganda zu machen. Oder es endet bei solchen so ein Dichter wie Heinrich Heine oder Bert Brecht und so weiter, die wirklich Lyriker und Politiker und Kommunisten bei Brecht, also wirklich auch gebundene, parteipolitisch gebundene Leute sind und die tatsächlich das in sich ausarbeiten, immer wieder neu auch ausarbeiten müssen. Wie passt das eigentlich zusammen? Und da kann ich Ihnen also nur verraten, beim Lesen werden Sie es merken, wie das zusammenpasst. Ich kann Ihnen gerne mal ein Stückchen eigenen Versuch, ihn so zu charakterisieren in seiner Melancholie, wie er das Schönheit und die und das Leid, die Leiterfahrung oder wie er das, die allgemeine Erfahrung der Weltgeschichte, die eine Gewaltgeschichte ist, mit der Geschichte der Menschheit, wie er das nennt als Hegelianer, in Beziehung setzt, nicht ineinander bringt. Die Weltgeschichte ist keine Geschichte der Menschheit, wo es um Glück und Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, Heiterkeit und Sinnlichkeit geht, sondern die Weltgeschichte ist Unterdrückungsgeschichte, ist Vernichtungsgeschichte, ist Gewaltgeschichte. Dieses beides gibt es, es ist beides Geschichte. Und der Dichter stellt sich sozusagen, der denkende Dichter stellt sich so dazwischen und hat beides, sieht beides. Da gibt es auch bei Heine eine gute Möglichkeit, sich das sehr schnell zu vergegenwärtigen. Die Bildbeschreibung. Er ist kaum in Paris, da lässt er sich die manessische Bildhandschrift zeigen aus der Königlichen Bibliothek, also der heutigen Staatsbibliothek. Das sind diese Miniaturen, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, weiter von der Vogelweide und so weiter. Er lässt sich also ein ästhetisches, er kommt als politischer Dichter aus, sozusagen als Emigrant nach Paris, und das Erste, was er tut, ist, sich diese Bilder anzuschauen mit den Gedichten drunter. Daran sehen Sie, was er persönlich auch immer wieder zeigt, wer er ist, und das dann seinen Genossen, dem Börner und so weiter, dann auch sagt. Also ich war erst mal da, außerdem esse ich gerne, wo die sich immer sagen, oh mein Gott, es geht doch um was anderes als um gutes Essen. Da hat er immer Konflikte und zeigt, wer er ist. Und in diesem Zusammenhang ist auch zu sehen, der Besuch des Salon von 1831, Bilderausstellung, jedes Jahr. Da gibt es Bildbeschreibungen, die sind so wunderbar. Also Adorno-Schüler zum Beispiel, ich finde das Adorno-Zitat nicht besonders. Das ist so eine Formel geworden mit der Wunde Heine, aber was er über den Individualismus Heines schreibt, ist total verkehrt. Der begreift nicht, dass Individualismus hegelisch gedacht ist und nicht purer Individualismus. Aber Adorno-Schüler haben das wunderbar gezeigt, also zum Beispiel Karl-Heinz Käfer, Versöhnt ohne Opfer, ein Buch von ihm, ein Adorno-Schüler, wie Heine in Bildern versucht zu zeigen, wie das zusammengehört. Die Schönheit, die Anmut, das Glück, die Schnitter von Robert und gleichzeitig die Fischer von Robert, das Elend, die Unterdrückung, die Armut, die Selbstvernichtung. Der Robert schneidet sich die Kehle ab und so weiter. In der Bildbeschreibung, da hat er das Tertium, da hat er die Schönheit im Bilde, in einer Ästhetik, die nicht die seine ist, aber er beschreibt sie. Und da sieht man, beim Lesen sieht man, wie die Antwort auf Ihre Frage zu lauten hat. Und ich, wie gesagt, ich habe das im Petto, ich könnte Ihnen das mal ein Stück vorlesen aus meinem Buch Literatur und Fahndung. Wie einem zumute ist, das war sozusagen nach 68, da hat man ja auch gekämpft und ist gescheitert. Wie einem zumute ist, wenn man dann Heine liest und eben nicht die Doktrin, schlage die Trommel und fürchte dich nicht, sondern den ganzen Heine in irgendeiner Weise begreift, als der mit dem Scheitern leben muss, weil er als Einzelner, sowohl in der Dichtung als auch als politisch Denkender und einfach als Bürger, als Mensch, nicht erreicht, was er gerne auch erreicht hätte. Mehr Glück, mehr Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Welche Stimmung da entsteht, das nenne ich melancholischer Realismus. In diese Richtung müsste man das wahrscheinlich treiben. Das, diese Dialektik auszuhalten. Ja. Also ich würde gerne was aus Ihrem Buch hören, wenn Sie dann ein Stück vorlesen wollen. Ja, aber Sie müssen dann auch wissen, dass Sie dann nicht mehr dran sind. Ich glaube, dann werden Sie Schluss machen, oder? Nee, gut, okay. Mit mir können Sie noch bis Mitternacht hier. Das ist das Buch Literatur und Fahndung, das habe ich geschrieben im Deutschen Herbst. Aus dem Scheitern der 68er-Bewegung heraus, oh mein Gott, ich hoffe, wo ist es denn? Sie müssen einen Moment Geduld haben, aber wenn Sie jetzt was Sie finden, was wir jetzt noch besprechen sollen, sagen Sie das bitte gleich. Ja, 199. Also es ist so, dass in dieser Zeit, als sehr viele Studenten Sympathie hatten für die RAF, man als Hochschullehrer da im Hörsaal war oder im Seminar saß und sich damit auseinandersetzen musste. Man war selbst kein Sympathisant, aber man war ein Sympathisant derer, die zu Unrecht auch des Terrorismus beschuldigt wurden, nur weil sie für gerechte Haftbedingungen eingetreten sind und so weiter. Da war also ein unglaublicher Tumult, eine tumultuarische Situation in den Unis, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und in dieser Situation über Lyrik zu sprechen, das war schon tollkühn. Aber es hat Situationen gegeben, wo dann wirklich eine Vermittlung möglich war zwischen der Aufgebrachtheit über die Terrorverfolgungsszene, die Volksfahndung, wie Vogel das genannt hat, in Deutschland, wo also jeder Mensch aufgefordert worden ist, zu denunzieren, wenn er nur glaubte, denunzieren zu müssen, wie bei den Nazis. Das war wirklich eine schlimme Zeit. Und das war sozusagen der Endpunkt des Scheiterns der 68er-Bewegung. Das war mir so jedenfalls bewusst. 77 und 78 ist das hier geschrieben. In welche Stadt? Hamburg. Und ich habe das aus einer Vorlesung heraus entwickelt. Ich habe in der Vorlesung sozusagen versucht, eine Gemeinsamkeit mit den Studierenden darin zu finden, jetzt die Situation, die herrscht, also dieser Verfolgungswahn, womit ja nicht irgendwie ein Urteil über das Recht zu morden verbunden war, weiß Gott nicht. Das war auch in der Zeit nicht so. Natürlich gab es verrückte und durchgeknallte Leute, aber diese Sympathie für diejenigen, die verfolgt wurden, weil sie für Gerechtigkeit der Gefangenen, für gerechte Behandlung der Gefangenen einzutreten, das war echt und hat so eine Stimmung des Nachdenkens und der Folgegeschichte des Faschismus und so weiter gebracht und wurde viel übertrieben. Und ich war bemüht, sozusagen eine Gemeinsamkeit der Empfindungen gewissermaßen herzustellen, auch in der Vorlesung. Und da kam ich auf diesen Begriff und einen Ausschnitt dazu. Also wenn ich mich jetzt bin ich schüchtern, wie gesagt, also ich hoffe, dass Heine jetzt mir über die Schultern guckt und sagt, Junge, da muss man nicht schüchtern sein. Die Differenz zwischen den deutschen Mutmaßungen über Heine und seinem Selbstverständnis auf den Straßen von Paris ist ein historischer Ausdruck dafür, dass Heine seit seinem Schritt über die Grenze von Mai 1831 im Mai dem Fassungsvermögen einer Denkungsart fremd geworden und bis heute geblieben ist, die sich in den verschiedensten Spielarten von Bigotterie, den Widersprüchlichkeiten moderner Zeitgeschichtserfahrung verschließt. Nationalismus, Akademismus gepaart mit sozialem Hochmut, Prüderie und ein fader Liberalismus gehören zu diesen Spielarten. Mit seinem Grenzübertritt hat sich Heine endgültig den Nachstellungen der 1000 Denunziationen aus den Reihen der internationalen, wenn auch vorwiegend deutschen intellektuellen Klasse ausgeliefert, die jenen Spielarten frönen. Diese Gegnerschaft ist die Kehrseite von Heines Fortschreiten. Es verdient gerade deshalb diesen Namen, weil es sich keiner Trotzreaktion, keiner Flucht verdankt, das Fortschreiten, sondern einer immer außergewöhnlichen literarischen Offensive, der Offensive in die soziale Stellung des Außenseiters. Es ist die Figur des Kritikers auf der Straße, des ewigen Juden, des Sozialimmigranten, der in dieser Stellung zum Bewusstsein ihrer selbst kommt. Dieses Bewusstsein schließt die Melancholie, die man Heine auf der Seite seiner Propagandisten nicht glauben will, und die Befreiung des Intellektuellen aus den Schranken seiner Borniertheit zusammen. Also Befreiung des Intellektuellen aus der Borniertheit und Melancholie müssen zusammengeschlossen werden. Es führt, wie Heine sich ausdrückt, den Geist zurück zur starken Realität. Auf Kosten der Sicherheit der Seele, auf Kosten von Ruhe und dauerndem Glück. Ich nenne die Kraft, die vom Intellektuellen in dieser Stellung als empfindsamen Außenseiter in der Gesellschaft ausgeht, melancholischen Realismus. O ihr Götter, ich bitte euch nicht, mir die Jugend zu lassen, aber lasst mir die Tugenden der Jugend, den uneigennützigen Groll, die uneigennützige Träne. War Zitat. Die jugendlichen Kämpfe gegen das Leiden an der Gesellschaft, gegen die Kälte der Geldinteressen, die despotischen Lebens- und Entfaltungsverbote, gegen die systematische Entwöhnung der Menschen von ihren natürlichen Bedürfnissen nach Ausgeglichenheit, Glück und Freiheit, finden ihren Ausdruck in den begrifflichen Anstrengungen der Philosophen und den rebellischen Konstruktionen der Dichter, die sich als Mandatsträger im allgemeinen Kampf für das Freiwerden der Menschen in der sozialen Revolution verstehen. Aber mit Blick auf Schelling und auch auf Kant und Fichte sieht Heine, wie rasch die Kraftvollen schwach, die Unermüdlichen müde, die Protestanten katholisch und die Jugendlichen alt werden. Und ein wackerer Komiker schließt sich am Ende tot. Das beschreibt er in der Vorrede zu dem Buch der Lieder. Den Fall der Abtrünnigen und Resignierten zu betrachten, löst ebenso Melancholie aus wie die eigene Erfahrung, überfordert, müde zu sein. Der Kampf gegen die Entfremdung unserer Sinne ist immer zu schwer für den Mut eines Einzelnen. Und die Idee der Freiheit, sagt Heine, warte nicht, bis wir sie ergreifen, sondern sie ergreift uns. Ich bin ein Sklave der Freiheit. Ich übersetze die Metapher so. Die Freiheit will sein, sie braucht zu ihrer Verwirklichung uns, die wir unter ihrem ebenso wirklichen Nichtsein leiden. Da wir also leiden, weil wir frei sein wollen und es nicht sind, ergreift uns schon die im Leid wartende Freiheit als Idee. Das ist hegelisch gedacht, würde ich mal sagen. So ist diese Idee konkret da im Leiden. Das ist Melancholie. Das deutsche Wort Schwermut ist deshalb so genau. Mut zur Freiheit unter den schweren Bedingungen der Nichtfreiheit. Melancholie ist also eine Krankheit, die nur bei fehlendem oder zerstörtem Mut eine Krankheit zum Tode ist. Das ist, wie sich versteht, eine politische Definition. Melancholie, allgemeiner, ist die Krankheit, die das Gesundwerden austrägt, wenn der Patient seinen Überforderungen nicht erliegt. Melancholie ist eine subjektive, tiefe, wahre Wirklichkeitserfahrung. Melancholischer Realismus ist demnach eine Tautologie, ein Wortgebilde, das eine Wahrheit zweimal sagt, sie möglicherweise übertreibt, weil andere sie verschweigen oder sie nicht mehr sehen. Sie sehen im Schimmel nur das Pferd, seine Funktion, seine Abstraktion, die Pferdestärke, den Nutzen. Ich sage weißer Schimmel, um dem Tier seine wahre Gestalt zu geben. Mit der Farbe gebe ich ihm seine Individualität zurück, entreiße es den Abstraktionen. So auch Melancholie. Wen sie erfasst, der mag unter dem Leidensdruck ihrer zusammengeballten Weisheit sich ihrem latenten Todestrieb entziehen und allzu auffällig nach Freiheiten suchen gehen, die der herrschenden Vernunft widersprechen. So ist auch ihm in der Gesellschaft eine Abstraktion bereitgehalten, nämlich die Zuschreibung, ein Wahnsinniger zu sein. Ihm lauert die Ultima Ratio der Isolation. Das ist eine Anspielung auf die Isolationshaft. Also, ich sage melancholischer Realismus, weil der Denkende und Rebellische, der melancholisch wird, einen Aggregatzustand seiner Seele kennenlernt, der ihm die Wirklichkeit, wie sie ist, aber nicht sein sollte, aufs Schwerste fühlbar macht. So bedeutet melancholischer Realismus immer auch zugleich Antirealismus. Ich weiß nicht, ob Sie gemerkt haben, dass da auch einige hegelische Begriffe drin sind. Also die absolute, die herrschende Wahrheit, so die herrschende Vernunft. Die zur Herrschaft gebrachte Vernunft, der sittliche Staat, Preußen. Das ist hegelischer Kompromiss zwischen dem angestrebten Allgemeinheit, einer allgemeinen sittlichen Staatsverfassung und dem Vorläufigkeitsstatus. Also diese hegelische Denkweise, dass das Subjekt und auch die Völker und die Staaten immer auf dem Wege sind, in der Dialektik gedacht, auf dem Wege zu etwas, was in einer Lebensphase, in einer Generation, in einem Staat nicht erreicht werden kann, ist gleichzeitig eben dialektisch gesehen aufbewahrt im Denken des Einzelnen. Insofern ist das Subjekt als das Besondere dem Allgemeinen inhärent. Also der Einzelne steckt im Allgemeinen, dass er denkt. Und wenn der Vernunft dazu sagt, ist das seine Teilhabe an der Vernunft, die sich entwickelt, so ungefähr. Also das ist so eine Denkfigur, die Heine im Hörsaal gehört, gelernt und durchbuchstabiert hat, der Philosophie des Rechts, die hat er gehört, und die Philosophie der Geschichte. Und wie er dann so ist, er in den Semesterferien in Berlin 1823 reist er nach Polen, eine Polenreise. Und in einem der ersten Seiten kommt eine hegelische Formel. Die Völker leiden und sie wissen nicht, dass sie damit, er sagt nicht, wie Hegel sagt, die Völker wissen damit, sie wissen, dass sie damit mit diesem Leiden nicht in diesem großen Strom der Geschichte stehen, die auf Fortschritt hin angelegt ist. Und da sieht man, was das für ein prekärer Gedanke ist. Da ist der Gedanke des Opfers natürlich stark gemacht. Die Völker werden geopfert, die Einzelnen werden geopfert. Und der Einzelne macht nicht Geschichte, sondern Marx sagt, oder haben Sie es eben gesagt, mit dem Einzelnen, der Geschichte macht. Marx sagt, die Geschichte findet hinter einem Rücken statt. Das Subjekt erfährt die Geschichte als Tätiger immer erst, wenn er schon passiv sie erleidet. Das ist die Dialektik. Und der Einzelne, auch Napoleon, hat nicht die Geschichte gemacht. Also das sind die Widersprüche, die das hegelische Denken aufnimmt und versucht mit diesem Begriff der allgemeinen Vernunft und des Besonderen, das in dieser Vernunft in der Bewegung ist, einigermaßen zu lösen. Und das spielt hier natürlich eine Rolle. Erfahrung des Scheiterns und ein Weg suchen, wie dieses Scheitern eingebaut wird in eine weitere Bewegung, wo man vielleicht auch wieder mal die Trommel braucht, sozusagen. Antirealismus im Sinne von gegen die jetzige Verfassung von Realität. So, das war aber schon wirklich ein bisschen lang. Wir müssen noch mal eine kleine Plauderstunde, Plauderminute, Plauder... Ne? Ja? Oder ist da schon zu? Ja. Ja, ich würde euch einfach auffordern, sozusagen Nachfragen zu stellen, Beiträge. Also was mir aufgefallen ist beim... auch bei dem Verhältnis von Politik, Literatur, Poesie, Kommunismus und vor allem jetzt auch mit der melancholischen... Der melancholische Realismus. Genau. Das deutet sich so an, dass das Heine mittels Literatur etwas machen könnte, was einem sehr stark pädagogischen Unterfangen verschrieben sein könnte. Also wenn es darum geht, Erfahrungsräume mittels Literatur, meinetwegen auch Prosa zu eröffnen, wo der Blick wieder auf was gelenkt werden kann, indem die Erfahrung gemacht werden kann von Schwermut, die man eigentlich nicht gesehen hat, weil man den Rücken dazu nur hingewandt hat. Also die Negation dessen, was man feststellen könnte, was man aber nicht gesehen hat, ja eigentlich tun müsste und aber gleichzeitig darin den Mut zur Freiheit, das, was Sie da jetzt als Dialektik beschrieben haben, dass das mittels Literatur vermittelt werden kann, dann hört sich das für mich nach einem sehr, sehr stark pädagogischen Unterfangen an, was dann Heine. Also das klingt jetzt auch sehr, sehr, ich weiß nicht, wie es aussieht, wie Heine literaturtheoretisch Verhältnisse von Bildungstheorie oder Erziehungstheorie sich überschneiden lässt, also inwiefern er selbst das, was er schreibt, in einem dass er sein eigenes Medium gesellschaftspolitisch reflektiert und darüber schreibt, das weiß ich nicht. Aber das, so wie sich das jetzt anhört, könnte man das daraus machen. Also ich weiß nicht, ob Clemens da jetzt mitgehen würde, was ich jetzt dazu sage, aber ich finde es auch ganz wichtig und den Begriff Metaphysik, melancholischer Realismus, man könnte aber auch sagen, Metaphysik, also ja, also ich würde mir den jetzt auch gerne aneignen und in meiner Weise interpretieren, und zwar auch, dass er einen Touch von der Pädagogik hat. Nämlich, wenn ich jemandem sage, wir müssen metaphysische Realisten werden, das sage ich schon wieder. Na gut, lassen wir es doch. Okay. Querstrich dazwischen. Ja, also was ich sagen will, warum ich ihn gerade attraktiv finde, den Begriff, und wahrscheinlich, indem ich ihn jetzt nachher wende, weiß ich nicht, ob Sie da noch mitgehen dann, was ich jetzt sage, aber was ich meine ist, dass wir einerseits Realisten sein müssen, in dieser Gesellschaft mitmachen, sie verändern, aber das geht nur, wenn wir auch melancholisch sind, das heißt uns aus ihr zurückziehen, nicht annehmen, nicht sie ganz annehmen, so wie sie ist, sondern noch das finden, was eben nicht vorhanden ist, also halt das poetische Glück, das auch vielleicht das Glück in der Liebe oder alles, was nicht ganz so eingezwängt ist, was man halt nicht ganz so fassen kann und in dem Sinne metaphysisch vielleicht ist. Ja. Umgedreht dürfen wir aber nicht einfach nur Melancholiker sein, das war ja dann bei Ihnen auch da, weil dann ist man verloren und ist eskapistisch aus der Welt draußen, ja. Sondern muss da vielleicht Kraft gewinnen, um wieder realistisch mitmachen zu können. Also das ist dann so ein Doppelelement zwischen drinnen und draußen. Wenn man nur drinnen ist, dann macht man einfach mit und deshalb funktioniert hier super gut. Wenn man nur draußen ist, geht man kaputt. Ja. Und das ist halt, hat dann ja auch was Pädagogisches, wenn man versucht, das jemandem zu erzählen, dass das so ein Weg sein könnte oder halt was, was man einfach jetzt in einem Gespräch austauscht, dann ist das ja auch in gewissem Sinne ein Ratschlag. Also, also das war nur ein Gedanke dazu zu dem Begriff. Und das ist sehr schön zusammengekommen, finde ich auch. Man muss sich mal vorstellen, ein lehrender Mensch, eine Lehrperson, ein pädagogischer Profi oder eine, wie ist die weibliche Form von Profi? Gibt es nicht. Sieht in einer Schulklasse oder einer Erwachsenenbildung einen Menschen sitzen und merkt irgendwie, dem wird etwas sehr schwer. Da ist irgendetwas ganz schwer. Sein Mut ist schwer. Man kann sich vorstellen, dass jemand so sehr unter der Wirklichkeit leidet, keinen Ausweg findet, keine Mittel mehr findet, sich als Individuum zu regenerieren und stark zu werden, mit dieser Wirklichkeit besser umzugehen, als immer nur immer ein Stück weiter unter dieser Last zu sein und vielleicht zu versinken. Wenn man sich so jemanden vorstellt und dann diese Diskussion dazu nimmt, ob Literaturerfahrung einen Wert hat für pädagogisches Handeln. Also ich meine, natürlich wäre Heine allergisch gegen viele Pädagogen, wie sie leider sind. Aber der Gedanke, dass der Mut zur Realität schwer werden kann und dass das dann eine Frage ist, wie geht man damit um und wo sind die Hilfsmittel? Wo ist der Segen der Hilfe sozusagen? Da steht die Literatur parat, da ist die Ästhetik, da sind die Bilder, da ist die Musik und so weiter und so fort. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man die Literatur, das haben wir immer versucht. Wir haben Literaturdidaktik entwickelt in der 68er Zeit und immer mit dieser Hoffnung in die Gesellschaft damit eindringen zu können, nicht mit dem Bild, also da sind jetzt entweder die Akademiker oder die Intellektuellen oder die großen Künstler, sondern da ist Alltagsschönheit. Da ist ein Medium in der Literatur, das nicht flimmert, das nicht überbildert ist und so weiter, sondern das kommt menschlich, ruhig, mit unseren Erfahrungen gesättigt auf uns zu, zeigt uns, entlastet uns, zeigt uns was. Also man kann fantasieren, wie das funktionieren könnte. Aber nun die direkte Frage. Bei Heine würde ich eher sagen, dass er in die Nähe der Psychoanalyse zu stellen ist. Das Realitätsprinzip, das wissen Sie, ne? Der Freudsche Begriff, dass der psychisch Kranke wieder fähig werden muss, sich der Wirklichkeit zu stellen. Das ist wirklich sehr formelhaft. Das kann natürlich auch bedeuten, seine Arbeitskraft wieder zu haben und im Büro zu funktionieren. Das wirft man Freud auch vor, aber das ist ein vulgäres Freud-Verständnis. Der meint das natürlich sehr viel genauer und das ist ein klinischer Begriff zunächst mal. Da geht es tatsächlich um Krankheit und um Hilfe. Die Aufforderung gewissermaßen, sich der Realität bewusst zu werden, ob als hegelischer Philosoph oder als Soldat im Freiheitskriege der Menschheit, das ist ein heinischer Begriff. Jedenfalls, man kann nicht blind kämpfen, man kann nicht gegen eine Wand kämpfen und so weiter und so fort. Man kann nicht in dem Bezirk, in dem man vielleicht mal endet, aber in dem man nicht von vornherein rein will, nämlich im Bezirk des Wahns und der Wahnbildung und des Wahnsinns, sich hinstellen und dort gegen die Wirklichkeit kämpfen. Das wäre zu spät. Wenn es mal zu spät ist, kann man nicht mehr gegen die Wirklichkeit kämpfen. Aber wenn man noch gesund ist oder wenn man normalerweise so lebt, wie wir in unserer Gesellschaft leben, muss man sich klar werden, dass die Realität, dass die Realität das verlangen kann, sozusagen. Wir machen sie auch ständig. Und dass die Realität von uns erwarten kann, dass man sich ihr stellt, basta. Und das ist damit gemeint. Aber man braucht, Heine sagt, ohne die Schönheit sterbe ich. So, in der Schönheit zeigt sich etwas, auch wenn es nur ein Gerücht ist, das Gerücht von der Schönheit, was sozusagen diese Selbstanalyse, die einen tüchtig machen soll, mit allem umzugehen, was uns in dieser Welt, in diesem Leben begegnen kann, das berührt sich sehr stark. Also der psychoanalytische Appell, die Wahrhaftigkeitsregel, die dort eine Rolle spielt, und die Wahrhaftigkeitsregel der Literatur, die schreibt, was ist, was man fühlt, wie es gehen könnte, also der Übergang von dem Indikativ in den Konjunktiv, das sind Tüchtigkeiten, das sind Eigenschaften und Möglichkeiten, die in der Literatur ständig zu beobachten sind. Also wenn Sie Marcel Proust lesen, also es ist unglaublich, was da geschieht. Wie man merkt, der schreibt über dich. Der schreibt zu dir, sozusagen. Und das ist die komplizierteste Literatur, die man sich vorstellen kann. Und das ist ja irgendwie sozusagen dann, das ist ja dann eine Form der Kommunikation schon. Und das finde ich deswegen wichtig, weil sozusagen ich selber eben so ein großes Unbehagen dabei hatte, sozusagen die Schönheit oder in dem Fall die Literatur irgendwie sozusagen als Pädagogik zu begreifen, weil ich sozusagen als Rezipient weiß, da will jetzt sozusagen jemand mir gegenüber pädagogisch sein, also dann, ja. Also dann ist für mich die Schönheit dahin eigentlich. Nachtigall, ich höre den Tappen. Ja, genau, ja, und deswegen sozusagen, also fand ich sozusagen das, was Sie eben gesagt haben, eigentlich ganz gut, weil sozusagen, also es ist doch was anderes, ein Gesprächsangebot ist doch was anderes, als sozusagen ein pädagogisches Leiten. Ja, aber das ist eben, Entschuldigung. Also ich glaube, also... Sie müssen die Stimme verteilen, nicht? Also ich glaube, das habe ich nicht unbedingt gemeint. Also wenn man über Pädagogik spricht, heißt das nicht gleichzeitig, dass man dafür Material liefert für jemanden, der gleichzeitig etwas aufarbeitet, um dann irgendetwas zu lenken, wie Erfahrungsräume, Möglichkeiten über Geschichte oder über Gesellschaft sich ausgedacht werden können, die besser aussehen. Und das, was ich meine, und das habe ich ja auch noch gemeint mit dem Nachsatz oder mit der Frage noch, die da mit drin war, dass das Schreiben selbst, also das, was Heine selbst tut, ja. Er ist selber Pädagoge in dem Sinne, dass er den Gedichtzyklus anfängt zu schreiben, in einer Form, die nicht da ist, wie also eine institutionalisierte Form von Pädagogik, wo es darum geht, Didaktikformen sich auszudenken oder sowas, sondern dass Heine selbst, ähnlich wie das ja Brecht meinetwegen direkt explizit mit dem Theater gemacht hat und da keine Didaktik speziell geschrieben hat, die für Schulen gedacht ist, sondern die sich konkret im Theater abspielt oder selbst auch direkt auf das bezieht, was er da schreibt. Also das meine ich, wenn es darum sowas wie eine pädagogische Entwicklung geht. Ja. Und dann wie schon gesagt die Frage, ob Heine selbst sozusagen das, was er literaturtheoretisch reflektiert auf seine eigene Schrift, ob es da Spuren gibt, ob er selber von sowas, also nicht direkt von Erziehung, aber von Pädagogik, oder sowas wie Vermittlung oder gibt es ja beschönigende Begriffe, die dann nicht ganz so hart klingen. Selbsterkenntnis. Also Selbstbegegnung. Da gibt es viel. Er ist nun nicht jemand, der sozusagen die Legitimation, die darin liegt, dass es auch mit Schreibenden so geschieht oder mit tanzenden und Theaterspielenden, musizierenden Menschen. Er möchte da die Legitimation für sein Schreiben nicht herholen, sozusagen. Aber man seht mal, wie gut es tut, wenn man schreibt. Es gibt ja diese Schreibmodelle auch. Ne? Hier in Leipzig ist es schrecklich. Oder die Frauenzimmer-Gesprächsspiele von Harsdorfer in Nürnberg 1640, so 30-jährigen Krieg, die haben Schreiben und Umgang mit Sprache sozusagen wirklich als nicht als Droge, sondern wirklich als Therapeutikum und als Pädagogikum auch benutzt. Das sind andere Situationen, andere historische und psychologische Situationen. Aber Heine ist auf jeden Fall ein Autor, der oft genug darüber gesprochen hat, was es mit Menschen macht, die sich künstlerisch äußern. Das ist eine Entäußerung, ist eine Selbstbegegnung bis zur Dämonie auch, bis zur Erkenntnis, was in uns allen schlummert. Das kommt beim Schreiben heraus. Also die Explosivität der Offenbarung, die beim Schreiben passieren kann. Selbstoffenbarung nicht nur, sondern die Wahrheit offenbart sich. Er sieht sich, wenn er zum Beispiel sagt, ich bin Sklave der Freiheit, meint er so etwas. Die Freiheit packt ihn und drängt ihn in eine ganz bestimmte Sichtweise, Wahrnehmungsweise und dann Schreibweise. Das sind vielleicht Konstrukte so in unserer Formelsprache, die darauf hindeuten. Oder wenn er von dem Rausch des revolutionären Fühlens spricht. Ne? Das ganze Meer riecht nach Kuchen. Während die französische, die Juli-Revolution 1830, Juli-Tage, da ist er auf Helgoland und riecht plötzlich, dass das Wasser nach Kuchen riecht. Natürlich ist das im Nachhinein geschrieben. Ne? Aber er will damit sagen, es gibt eine Verbindung zwischen einer Revolution und meiner Verzweiflung, die mich auf meiner Insel gepackt hat. Ich habe die Bibel und die französische Revolution studiert und bin immer verzweifelter geworden, was man da so, dem Donnergott und was weiß ich, dem Tätergott und der Grausamkeit der Revolution. Und dann plötzlich riecht das Meer nach Kuchen. Damit ist gesagt, für den Leser sofort begreifbar, es gibt das andere. Die Revolution hat einen neuen Schritt gemacht. Ne? Und ich kann es ausdrücken. Ich bin der Sohn der Revolution, sagt er in diesem Augenblick. Ne? Schreibt das auf. Das ist natürlich eine Befreiung und eine Erlösung, auch eine explosive Selbsterfahrung, die man so nennen kann, die im pädagogischen Bereich vielleicht hoffentlich eine Rolle spielt. Wir haben jetzt so im vorderen Teil des Raumes diskutiert. Ich würde jetzt mal so Fragen, die Blicke mit den hinteren Teil des Raumes werfen, ob es da vielleicht auch nochmal Nachfragen gibt. Sonst kommen wir mit dem Mikrofon. Vielleicht reizt sie Folgendes. Es gab den politischen Schriftsteller, ist es schlecht gegangen. Der ist verfolgt worden in der Metternich-Ära. Absolutes Schreibverbot. Einem freien Schriftsteller zu verbieten, zu schreiben, bedeutet, ihm die materiellen Möglichkeiten zu nehmen. Heine ist das passiert. Man hat nicht nur verboten, was er veröffentlichen will, also die Veröffentlichung, die Verbreitung verboten, sondern man hat ihm insofern verboten zu schreiben, als man verboten hat, dass er in Preußen überhaupt irgendwas in den Verlag gibt, würde sofort beschlagnahmt. Also das Schreiben unter dem Zensurschwert bedeutet eine unglaubliche Belastung. Wie verhält man sich da? Und da gibt es natürlich viele Rezepte. Er schreibt an den Bundestag, so wie es damals schon hieß, und so weiter und so fort, versucht sich da rauszuretten. Mit verlegerischen Taktiken und so weiter. Aber auch, er bekennt einem Freund gegenüber, er hat stundenlang geweint, als er dieses Schreibverbot vor sich hatte. Weil ich kann nicht mehr schreiben. Das ist sozusagen wie jemand, dem man das Atmen verbietet. Da hat man so eine Identität von Schreiben und Sein. Und ich weiß nicht, ob das nicht eine Szene ist, die man sich mal klar machen muss, dass ein solcher Typ, kräftig, lebensvoll, lebensfreudig bis dorthin, der so weinen kann, wie er da offenbar geweint hat. Eignet sich nicht für ein Schlusswort, wir können immer noch nicht aufhören. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir sozusagen vielleicht unten in der Gaststätte, sozusagen, wenn wir jetzt zusammen einkehren, wozu wir euch herzlich einladen, vielleicht noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht noch ein Schlusswort sagen wollen oder ob wir das vielleicht an der Stelle erstmal abbrechen. Moment, ob ich vielleicht einen schnellen Gedicht finde oder bei der Hannah Arendt was. Nein, das ist alles viel zu lang. Ich habe den sechsten Band nicht mit. Aber darf ich ein Gedicht vorlesen? Natürlich, gerne. Das soll dann auch wirklich nicht melancholisch. Das ist nämlich jetzt, was der Schluss eben war, sehr sentimental. Entartung. Hat die Natur sich auch verschlechtert und nimmt sie Menschenfehler an? Mich dünkt, die Pflanzen und die Tiere, sie lügen jetzt wie jedermann. Ich glaub nicht an der Lilie Keuschheit. Es buhlt mit ihr der bunte Geck, der Schmetterling. Der küsst und flattert am End mit ihrer Unschuld weg. Von der Bescheidenheit der Veilchen halt ich nicht viel. Die kleine Blume mit den kostbaren Düften lockt sie und heimlich dürstet sie nach Ruhm. Ich zweifle auch, ob sie empfindet, die Nachtigall, das, was sie singt. Sie übertreibt und schluchzt und trillert nur aus Routine, wie mich dünkt. Die Wahrheit schwindet von der Erde, auch mit der Treue ist es vorbei. Die Hunde wedeln noch und stinken, wie sonst, doch sind sie nicht mehr treu. Das ist auch Heine. In den politischen Gedichten. Politischen Lyrik, neue Gedichte. Ja. Ja, dann danke ich Ihnen herzlich für Ihren Vortrag und danke euch fürs Kommen.